Licht, die Augenlider schützen nicht. Licht, Licht, überall Licht, nur ich allein kann es sehen, es leuchtet nur für mich. Schwarz, schwarz, alles ist schwarz wie die Nacht. Die Nacht, die Nacht, und ich lieg wieder nur wach. Wach, wach, wach, nur ich allein kann ihn hören, nur ich hör den Krach. Nichts, nichts, nichts, was da ist, was mich hier fertig macht. Nichts, nichts, nichts, was durchdrückt, viel, was mich wacher macht. Und der Mond, der Mond, der Mond, der ganz beschissen am Himmel thront. Und die Nacht, die Nacht, die Nacht, die mich für all die Tage belohnt. Wow, wow, wow. Lass die Gedanken weiter tanzen. Bewegt euch im Kreis und dreht euch immer schneller. Lass die Gedanken weiter tanzen. Vom Dach bis zum Keller, auf dem Plattenteller. Lass die Gedanken weiter tanzen. Runde für Runde und Nacht für Nacht. Lass die Gedanken weiter tanzen. Wer weniger schläft, ist länger wach. Links Lärm, rechts steck ich drin im Kissen, vor mir der leere Blick. In mein Gewissen rein, rein, so soll es sein, doch trotzdem schlaf ich nicht ein, ich schlag mich kurz und klein. Strom, Strom, ich stehe unter Strom, missachte jede Norm, ihr peitscht mich so nach vorn. Die Nacht ist rum und draußen wird Tag, den ich so gar nicht mag. Let's go Party, yeah! Lass die Gedanken weiter tanzen. Bewegt euch im Kreis und dreht euch immer schneller. Lasst die Gedanken weiter tanzen. Vom Dach bis zum Keller, auf dem Plattenteller. Lasst die Gedanken weiter tanzen. Runde für Runde und Nacht für Nacht. Lasst die Gedanken weiter tanzen. Wer weniger schläft, ist länger wach. Und dreht euch immer schneller. Lasst die Gedanken weiter.